Das Leben, ein Supermarkt. Sie hieß von vorn Maria, er fuhr den neuen Gia, war gerade weg vom Militär und fühlte sich als Selbstmordmann seither und hatte bei ihr einen Stein im Bett, war alles ganz nett, nur stur. An einem rotznasigen Ramstagmorgen fuhren sie in die Stadt, dies und das zu besorgen, was man so nötig hat. Wenn man sich zusammenfindet und sich einen Hausstand gründet, anfänglich noch provisorisch, später aber doch notorisch, wie unsere Republik, wie du und ich, es sprach die Maria zum Bräutigam. Ich geh mal eben nach Bett bezügen. Du kannst derweil einen Parkplatz suchen und auf mich warten, da drüben bin gleich wieder da. Fährt mit der Rolltreppe ins Geäst der rostfreien Träume. Es kann Marien nichts halten, das Supermarktweib. Lieche zieht sie hinan. Der Geschäftsführer, liebenswert wie ein goldener Löffel, hat sich in Jahren vom einfachen Rechenstift zum Computer hochgearbeitet. Wollen Sie bitte beachten, nur von montags bis freitags an unseren Kassen 17 und 18 können sterbliche Hüllen in Zahlung genommen werden. Hier der Angebotsschlager der Staatsräson praktisch für alle. Kruzifix fertigen, greifen Sie zu, nur 2,10 Mark. Das Abendgebet aus der Sprühdose füllt Ihr Haus in Sekunden mit leuchtender Klarheit. Klarer Bouillon schenkt jugendliche Frische, verwöhnt die Frauen und hält ihr Gebiss fest. Unter den Stoffballen lungert die Sehnsucht der kleinen Marie. Doch auch ein silberner Hering in Sülze reizt sie. Der träumt bei klirrendem Neonlicht von Korsika oder auch nicht. Auf den Spuren der Kimbern und der Teutonen nur 14 Tage für 300 Mark. Warm und reichlich antike Naschen, sonniger Süden, sind sie ein Fotografierschrot, mein Fräulein. Italiener und dieser Verlockenkopf wird sich schon finden. Päderastplatz genug in eigenen Ölbaumhainen. Unsere maßhaltigen Mieder schneiden unmerklich tief ins sanfte Fleisch. Jetzt neu die sportlichen Trauerkleider, passend für jede Gelegenheit, dürfen in keiner modernen Aussteuer fehlen. Jetzt Notstandspaketchen verschenken, Restposten heute vorsorgen. Die nächste Debatte kommt bestimmt. Neu der gebremste Allzwecksarg mit Strahlenschutz, sehr popogen im Sommer, auch praktisch als Paddelboot. Das gab's noch nie. Unter den Stoffballen lungert die Sehnsucht, die Faradiba kriegt wieder ein Kind. Wie mag die Frau von dem Franco wohl sein? Na Gott, wie die so sind. Stimmt ja, ich habe die Blutwurst vergessen. In welcher Kirche wollen wir trauen? Sonntags kommen später die Eltern zum Essen. Welch ein Glück für uns Frauen, dass es das Glück jetzt auch kochfertig gibt. Um die Wurst der konformen Denkungsart drängt sich der Lebensmittelstand, Kauflustkreise, Frauen erfolgsamer Männer, unter ihnen auch ein Vertreter der mausgrauen Zunft, Offizier hat am Hut wie eine geschmückte Matrone, Bildzeitung denkt an die Brüder im Orkus, Matthias Walden. Froh sind von der Salzstange, Kaufleute, schmeckt einfach jedem. Paranoi macht der Mai, Antisemitläufer, Gott, wer was nicht. Immer schon ziemlich berlinientreu, Schnaps soll ja auch teurer werden. Bei den kleinen nackten Hühnern auf dem Grill fällt Maria ein, dass sie 6 Kinder haben will. Und in Sommerschlusspanik, raus aus dem Pressluftschloss raus, wie sieht die ganze heisere Stadt so still und seltsam aus. Ich hab gewartet wohl 20 Jahre, sagte ein dicker Mann. Wozu lange reden, kurz und gut, der war mal ihr Bräutigam. An dieser Stelle trennten wir uns und sahen uns nicht mehr seither. Unsere Tochter hat sich die Woche verlobt. Unser Sohn ist beim Militär.